unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wieder dabei meine Schwester Johanna Haberer, mir gegenüber Professorin für Theologie und Medien aus Erlangen. Und ich heiße Sabine Rückert von der Zeit. Und wir kommen zu einer wunderbaren Figur, einem richtigen Verbrecher im Buch der Richter, der heißt Abimelech. Ja, aber vielleicht nochmal kurzer Rückblick zu Gideon. Da heißt es am Ende, und das Volk hatte Ruhe 40 Jahre. Ja. Und das ist sozusagen eine wiederholende Erzählfigur. Und je nachdem, wie lange die Leute regieren, das ist das Urteil über ihren Charakter. Aha. Also Deborah hat 40 Jahre Ruhe gegeben und Gideon 40 Jahre. Bei Abimelech sind es dann am Schluss 3. Ja, es sind nur 3, und weil natürlich wie alle bösen Menschen um sie herum immer Unruhe ist und weil ein böser Charakter einfach kein guter König sein kann. Das ist so die Moral von der Geschichte. Also, Abimelech ist einer der 70 Söhne des Gideon. Und Gideon, weil er so viele Frauen und Nebenfrauen hatte, hatte eben schrecklich viele Kinder, die er zum Teil auch gar nicht gekannt hat selber und die einander auch gar nicht grün waren. Und die Frauen hatten auch verschiedene Hierarchien und es gab schon dadurch eine Menge Unruhe in der Familie Gideon. Der Abimelech war ein Sohn des Gideon Jerubal und ging zu seinen Brüdern, zu den Brüdern seiner Mutter und sagte zu denen und der ganzen Familie seiner Mutter. Also man muss dazu sagen, dass der Gideon dem Stamme Manasse angehörte. Ja. Er hat aber, und das soll man ja nicht, das haben wir ja gelernt in dem Alten Testament, aber Gideon hat sich nicht dran gehalten, er hat sich Frauen von anderen Stämmen geholt und Frauen anderer Stämme hier des Stammes Ephraim geschwängert. Das heißt, dass sich der Abimelech jetzt auch nicht dem Stamme Manasse verpflichtet fühlt und der Hauptfamilie des Gideon verpflichtet fühlt, sondern er fühlt sich seinem eigenen Stamm Ephraim verpflichtet und geht zu den Bürgern von Sichem und sagt, was ist besser für euch, wenn 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne des Jerubal, also des Gideon, oder wenn nur ein Mann über euch herrscht, nämlich ich? Also wieder die Frage nach der Form der politischen Ordnung, ja, ist hier gestellt. Und natürlich hast du jetzt gleich den Hinweis auch auf die Familienverhältnisse gemacht. Auf der einen Seite hast du die Ehefrauen. Ja, die leben offenbar auch beim Gideon, während die Nebenfrauen ganz woanders wohnen. Du hast wohnen. Nebenfrauen, und das werden wir in diesem Buch auch noch erleben, du hast Konkubinen. Das sind keine Prostituierte, aber das sind irgendwie manchmal Frauen, so, ja, so mal schnell dazwischen Frauen. Ja. Und die haben natürlich alle Kinder, und die haben ganz unterschiedliche Erbrechte. Ja. Deswegen entsteht da vor allem, was die Söhne betrifft, die Töchter kannst du ja verheiraten, ja, da entsteht aber eine Höllenkonkurrenz. Ein Prekariat auch, ja, die nichts erben. Ja. Was sollen die machen? Genau, und einer von diesen Prekariat ist der Abimelech. Genau. Aber ein relativ stabiles Kerlchen. Denn er hat einen erheblichen Ehrgeiz und er geht jetzt zu seinen Bürgern in Sichem, mit denen er auch zum Teil verwandt ist, weil eben nicht alle bei Gideon unter der Eiche von Ophra lebten, sondern eben auch in Sichem. Und er sagte zu denen, wir werden hier beherrscht von der Familie Gideon, mit der wir eigentlich nur sehr weitläufig verwandt sind. Und eigentlich ist es doch besser, wenn ich hier über alle herrsche. Genau. Und die Brüder seiner Mutter, also seine ganzen Onkels, die da in Sichem angesiedelt waren, redeten mit den Bürgern von Sichem und machten Werbung für ihn, rührten da die Werbetrommel für ihn, und Abimelech gewann das Herz der Bürger von Sichem. Also muss ein charismatischer Typ gewesen sein. Ja, und sie sagten zu sich, der ist auch unser Bruder, den kennen wir, ist einer von uns, und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal des Bundes. Ja. Baal des Bundes, da kommt also der Bund und Baal, wird irgendwie alles zusammengerührt. Alles zusammengerührt, und ein Hinweis darauf, dass die wesentlichen und wichtigen Finanzinstitute die Tempel waren. Ja. Man konnte dort leihen, man konnte dort… So eine Art Bank. Die Tempel war auch eine Bank. Ja, ja. Und der Abimelech nahm das Geld, das man ihm da gegeben hatte, aus Sichem und warb damit Männer an, die nichts zu verlieren hatten und zu allem fähig waren. Das sind die übrig gebliebenen Söhne. Ja. Das sind die, die nichts erben. Na ja, klar, aber wohin mit diesen ganzen Männern? Ja. Du zeugst 70 oder wie auch immer, davon erben vielleicht so und so viele, erben ja nicht 10. alle. Was machen dann die anderen? Ja. Die dürfen nicht heiraten, die kriegen keine Frau, die haben keinen Grundbesitz. Ja. Aber ein Zorn. Aber ein Zorn. Und diese Männer, die nichts zu verlieren hatten, die wurden sein Gefolge. Und dann drang er in das Haus seines Vaters, also seines verstorbenen Vaters Gideon, in Ophra ein und brachte seine Brüder, die Söhne Jerubals, also Gideons Jerubals, um 70 Mann auf ein und demselben Stein, heißt es da. Auf einen Schlag heißt es. Ach so. Also, das ist auf einen Schlag. Also das ist. Ach, ist ein Ausdruck. Ein Ausdruck. Auf ein und demselben Stein heißt nicht, dass sie geopfert worden sind oder. Nein, das heißt. Auf einen Hieb. 7 auf einen Streich. Ja, genau. Nur Jotham, der jüngste Sohn des Jerubal, blieb übrig, weil er sich versteckt hatte. Also Gideons letzter Sohn, ist wie das kleine Geißlein. Im Uhrenkasten. Ne? Genau, ja. Da versammelten sich alle Bürger von Sichem und Bet-Milo und zogen zu der Eiche, die bei Sichem steht, und machten Abimelech zum König. Ja. Jetzt haben wir den ersten König Israels sozusagen. Genau. Du hast wieder das Motiv des Jüngsten, der kriegt ja seinen großen Auftritt noch. Und du hast den, der sich selbst sozusagen zum König angeboten hat. Und die Deutung dieses Aktes wird dann der Jotham übernehmen. Ja, und das macht er jetzt auch gleich. Und als man das dem Jotham, der also sozusagen im Uhrenkasten überlebt hatte, meldete, stellte er sich auf den Gipfel des Berges Garisim und rief ihnen mit erhobener Stimme zu: Hört auf mich, ihr Brüder von Sichem, damit Gott auf euch hört. Und jetzt kommt eine wunderbare Geschichte. Jetzt erzählt er eine Geschichte, eine Fabel oder eine Parabel. Und die geht so. Es ist die Fabel vom König der Bäume. Einst machten sich die Bäume auf, um sich einen König zu salben. Und sie sagten zum Ölbaum: Sei du unser König. Der Ölbaum sagte zu ihnen: Soll ich mein Fett aufgeben, mit dem man Götter und Menschen ehrt, und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Da sagten die Bäume zum Feigenbaum: Komm, sei du unser König. Der Feigenbaum sagte zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit aufgeben und meine guten Früchte und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Da sagten die Bäume zum Weinstock: Komm, dann sei du unser König. Der Weinstock aber sagte zu ihnen: Soll ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Und dann fragen sie noch einen weiteren Baum. Und das hören wir uns jetzt an. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist's wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Was ist jetzt von dieser Fabel zu halten, Johanna? Das ist der Kommentar unserer Nordreich-Kommentatoren, die eigentlich ihr Reich verloren haben. Ja, haben wir ja schon erzählt, das ist ins Südreich dann rüber transportiert worden, zu der Institution des Königtums. Und die Grundaussage ist übrigens auch: Ganz egal, welchen Charakter so ein König hat, die Institution selber korrumpiert schon. Also diese Quelle lehnt das Königtum grundsätzlich ab. Und da wird halt dann, also es heißt im Grunde genommen, wer selber nichts bringt, der wird am liebsten zum König gemacht. Also wer sonst nichts zu verlieren hat, also sieh dir mal den wunderbaren Ölbaum, das ist ja natürlich der Königsbaum dieser Region, der Feigenbaum, der Wein, das sind alles die großen Handelsgüter, ja. Und dann kommt dann der Dornbusch an, den muss man sich vorstellen, der ist ja ganz klein. Und dann lacht schon wieder das Publikum, wenn der sagt: Kommt doch unter meinen Schatten, ja. Der hat keinen Schatten, der ist winzig und der bringt auch keine Frucht und der ist so. Er macht sich aber wichtig und er droht. Ja, ja. Er droht. Das wird man ja dann sehen. Also wenn aber nicht, dann soll vom Dornstrauch Feuer ausgehen und die Zedern des Libanon fressen. Ja. Und das ist eine Art Fluch über dieses torahfreie Israel. Und man kann das dann auch nacherzählen. Wir haben uns ja am Ende des 5. Buches Mose, kommen ja die Segenssprüche und dann wahnsinnig viele Fluchsprüche. Mhm. Die haben wir dann eigentlich damals übergangen. Bisschen übersprungen, ja. Ja, aber man kann diese Fluchsprüche durchgehen und die werden hier realisiert, Stück für Stück. Mhm. Also es ist der Fluch und dieser kleine Jotam, der ruft natürlich hier vom Berg Gerizim, das ist unrealistisch, der ruft nicht von einem Berg runter, sondern das ist sozusagen Gottes Hall, passiert darüber. Und die Absage an eine Institution eines Alleinherrschers. Man kann es auch anders lesen. Man kann natürlich, wir leben ja in einer Zeit, in der sehr viel Kritik geübt wird an den herrschenden Politikern. Und das die Frage auch, wie bringt man die guten Leute in Ämter? Und kriegen wir hier für die Politik nicht nur Charaktere, die eigentlich jetzt, sagen wir mal, medioker sind. Wir bräuchten zwar die Besten zur Leitung des Landes, aber die uns sich wirklich gut eignen würden, die sind in der Wirtschaft untergebracht oder in anderen erfolgreichen Start-ups oder Computer, weiß der Teufel, Softwarefirmen. Die sagen, ich habe doch selber Früchte, während die anderen, die irgendwie nichts gelernt haben und von Anfang an irgendwie noch ein bisschen Halbjura studieren, aber eigentlich die ganze Zeit nur Politik machen und intrigieren und gucken, dass sie an die Macht kommen, die bleiben uns dann. Das ist immer ein bisschen was ist ja auch dran. Ja, also der Politikerberuf ist ja nicht besonders attraktiv und ich mache mir auch manchmal Sorgen, dass da vielleicht nicht die allerbesten sich danach sehnen, Politiker zu sein. Also auf jeden Fall, ich denke, man kann diese Fabel ganz modern auch lesen. Ja, kann man. Und man kann sie nochmal ganz anders lesen. Und da habe ich eine wunderbare kleine Geschichte dabei von dem Autor Martin Suter. Der ist sehr bekannt, sehr erfolgreicher Autor. Der schreibt wunderbare, kurzweilige Romane. Er hat aber nicht nur das geschrieben, sondern er hatte auch eine ganze Zeit lang eine Kolumne in einer Schweizer Zeitung. Business Class hieß die Kolumne. Und da hat er eben auch mit der Frage sich beschäftigt in dieser Kolumne, wer kommt nach oben und wer nicht. Also die Business Class Kolumne beschäftigt sich immer mit den Mechanismen der Wirtschaft und in den Unternehmen. Und da gibt es unglaublich lustige Einsichten. Und eine dieser Kolumnen heißt Lunch-Einsichten. Bisang, so heißt unser Hauptdarsteller, Bisang sitzt auf einer Bank in der Neusteinanlage und isst ein Käsesandwich. Er tut das ab und zu, wenn er das Bedürfnis hat, sich abzusetzen und unbehelligt vom Daily Business ein paar Gedanken über den Tag hinauszufassen. Es ist ein fast frühlingshafter Tag, wie es schon ein paar gab bei diesem launischen Winter. Auf anderen Bänken essen ein paar Angestellte der umliegenden Firmen ihr Fastfood und genießen die seltenen Sonnenstrahlen. Mittlere oder untere Kader, vermutet Bisang, der Unfähigkeit ihres Managements ausgelieferte Mitarbeiter, die am Morgen nie wissen, ob sie nicht schon am Nachmittag eine Fehleinschätzung, einen Größenwahn oder eine Stümperei ihres CEOs ausbaden müssen. CEO, Vorstandsvorsitzender, ne? Und wie Bisang so da sitzt und sein trockenes Sandwich nach und nach mit etwas Mineralwasser runterspült, durchzuckt ihn wie schon oft auf dieser Bank in der Neusteinanlage eine Erkenntnis. Weshalb beherrschen so viele CEOs ihren Job nicht? Die Antwort ist so einfach, dass er darauf nicht schon lange gekommen ist. CEOs beherrschen ihren Job nicht, weil sie nicht dafür qualifiziert sind. CEOs wissen nur, wie man CEO wird. Davon, wie man CEO ist, haben sie keine Ahnung. Woher auch? Der Kampf um die Position verlangt nämlich ganz andere Qualitäten als die Position selber. Da hat man jahrelang Mitbewerber ausgetrickst, sich auf Kosten anderer profiliert, Verantwortung abgewälzt und Erfolge für sich beansprucht, opportune Entscheidungen getroffen und die richtigen gemieden. Da hat man einen untrügerischen Instinkt dafür entwickelt, wo man kuscht und wo man kämpft, wem man die Treue hält und wen man verrät. Und plötzlich ist man am Ziel und weiß gar nicht, was man dort zu tun hat. Bisang wischt sich den Mund mit der Papierserviette, stopft sie in die leere Tüte und zerknüllt diese bedächtig. Klar, das ist das Problem. CEO geworden zu sein, reicht als Qualifikation nicht dafür aus, CEO zu sein. Voilà. Einsichten wie diese erringt man eben nicht bei Business-Lunches, in lauten Spitzenlokalen oder beim Smalltalk mit dem Golfcaddy. Da muss man sich schon mal losreißen und es wagen, über den eigenen Bauchnabel hinauszudenken. Und dann gibt es da noch die anderen, denkt Bisang, die genau wüssten, was man als Sio zu tun hätte, aber die zu anständig sind, einer zu werden. Aber jetzt muss er sich beeilen. Er hat schon gestern 6 Minuten zu spät abgestempelt. Ganz toll, ja. So ein bisschen ist es hier auch so und das werden wir gleich sehen bei Abimelech. Vor allem geht es auch darum, dass jemand sich für die Macht ja selbst vorschlägt. Wir werden später dann bei den Königsgeschichten sehen, dass es eher eine Überraschung ist, wer dann König wird. Berufen. Berufen. Man wird berufen. Genau. Und es schlagen andere ein vor oder Gott oder was auch immer. Hier beim Abimelech ist hervorstechend, dass er so ähnlich wie die Sios sich seine Freunde sucht, seine Gesellen sucht. Er macht das genau so wie hier. Deswegen ist mir diese kleine Geschichte gleich eingefallen. Er weiß, wie man Sio wird, aber nicht, wie man Sio ist. Genau. Jetzt folgt nämlich, wie Sio ist. Genau. Genau. Jotam ist dann nach dieser Ansprache geflohen vor seinem Bruder Abimelech. Ließ er sich in BR nieder. Wo das auch immer so gewesen sein mag, jedenfalls hat er sich der Sache hier entzogen. Und als Abimelech 3 Jahre lang über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem, die ihn doch zum König gemacht haben, sodass die Bürger von Sichem von Abimelech abfielen. Also wir haben von Gott jetzt überhaupt noch nichts gehört. Also der ganze Abimelech hatte überhaupt mit Gott nichts zu tun. Nee, nee, gar nichts. Und das Verbrechen an den 70 Söhnen Jerubbaals sollte sich rächen. Über ihren Bruder Abimelech, der sie umgebracht hatte, sollte die Strafe für das Blutvergießen kommen und ebenso über die Bürger von Sichem, die ihm tatkräftig bei der Ermordung der Brüder geholfen hatten. Die Bürger von Sichem legten ihm auf den Höhen der Berge einen Hinterhalt und raubten dort jeden aus, der auf seinem Weg bei ihnen vorbeikam. Das wurde Abimelech gemeldet. Aber da lachst du schon wieder als Zuhörer damals. Ja. Weil, überleg mal, überfällst du jemanden am Hügel des Berges oben? Ja. Die Welt ist verkehrt. Natürlich am Tal wartest du und machst eine Enge und dann überfällst du jemanden. Aber da oben am Hügel wirst du doch gesehen. Also du kannst keinen Hinterhalt da oben machen am Hügel, sondern der Zuschauer lacht schon über diese verkehrte Welt, dass man einen Hinterhalt auf dem Berg. Oben auf dem Berg legt. Ah, das ist ja interessant. Ich habe ja noch nie so einen richtigen Hinterhalt gelegt, deswegen ist es gut, dass du das jetzt sagst. Wir haben ja vorhin über die Schriftwerdung dieser Texte gesprochen. Mhm. Und es gibt auch wirklich rudimentäre und völlig zerrüttete Zeilen, die man nur rekonstruieren kann. Mhm. Also die Bürger von Sichem wollen ja angeblich den Abimelech überfallen aber alle möglichen anderen, um sich wahrscheinlich Geld zu besorgen. Also wir können da nur rekonstruieren. Aber der Witz an der Sache ist, dass sie so blöd sind, oben zu warten. Ja. Also, ja. Und jetzt kommt eine neue Figur ins Spiel, der heißt Gaal. Und dieser Gaal legt sich jetzt mit Abimelech an. Er sagt zu den Bürgern von Sichem, wer ist schon Abimelech und was ist Sichem, dass wir Abimelech dienen sollen? Also der stellt sich jetzt an die Spitze der Bürger von Sichem und geht vor gegen den Abimelech. Aber Szene, Weinernte, alle haben schon richtig gesoffen. Mhm. Also die sind alle nicht mehr so richtig bei der Sache. Sie kelterten und feierten ein Freudenfest, als der Gaal das sagt. Ja, und die sind schon richtig. Und sagen wir mal, bei der dritten Runde fängt jetzt der Gaal an, Stimmung gegen den Abimelech zu machen. Genau. Mhm. Also es ist eine richtig besoffene Geschichte, würde der Österreicher sagen. Ja, genau. Besoffene Geschichte. Wäre doch dieses Volk in meiner Gewalt, ich wollte Abimelech vertreiben. Der übertreibt jetzt selber auch gewaltig, weil er sich jetzt alles Mögliche zutraut im Rausch. Ich würde zu Abimelech sagen, du hast ein großes Heer, also zieh in den Kampf. Und der Vogt der Stadt Sichem, der hört diese Rede des Gaal und schickt voller Wut Boten zu Abimelech nach Aruma. Da sitzt er. Er sitzt also nicht in Sichem, sondern in Aruma. Weißt du, wo das ist? Alles so 40 Kilometer voneinander entfernt. Und lässt ihm sagen, Gaal und seine Brüder sind nach Sichem gekommen und hetzen nun die Stadt gegen dich auf. Brich also noch in der Nacht mit deinen Leuten auf, die du bei dir hast, und leg dich auf dem freien Feld in einen Hinterhalt. Am Morgen aber brich bei Sonnenaufgang auf und rück gegen die Stadt vor. Freie Feld und Hinterhalt. Ja. Ja. Ist auch wieder verrückt, ne? Ja. Das ist Schildbürgergeschichte. Ja, sind Schildbürgergeschichten. Sobald dann Gaal mit seinen Leuten gegen dich ausrückt, mach mit ihm, wie es sich für dich ergibt. Und der Abimelech bricht noch in der Nacht mit allen, die er so um sich hat, auf und legt sich in 4 Abteilungen bei Sichem in einen Hinterhalt. Als Gaal jetzt herauskommt und vor das Stadttor tritt, bricht Abimelech mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. Und als Gaal die Männer sieht, sagt er zu dem Stadtvogt Sebul: Sieh mal, da steigen Leute von den Höhen der Berge herunter. Und der Sebul entgegnet ihm: Du siehst nur den Schatten der Berge und hältst ihn für Menschen. Fata Morgana, sagt er. Ja. Hallo, du hast eine Fata Morgana. Ja, du siehst hier Gespenster. Du hast vielleicht weiße Mäuse noch von gestern Abend. Der ist noch blau, genau. Mhm. Aber der Gaal redet weiter und sagt: Sieh doch, da kommen Leute vom Nabel des Landes herab und eine Abteilung kommt aus der Richtung der Orakeleiche. Und da sagt der Sebul zu ihm: Wo bleibt nun denn dein großes Maul, mit dem du gesagt hast, wer ist schon Abimelech, dass wir ihm dienen sollen? Sind das nicht die Leute, die du verachtet hast? Jetzt rück doch aus und kämpfe mit ihnen. Und da rückt der Gaal widerwillig an der Spitze der Bürger von Sichem aus und kämpft gegen den Abimelech, aber er muss flüchten. Und der Abimelech verfolgt ihn und viele wurden erschlagen und fielen, bevor sie noch das Tor ihrer Stadt erreicht hatten. Und Abimelech kehrt nach Aruma zurück. Und Sebul, der Stadtvogt, vertrieb selber jetzt den Gaal und seine Brüder und sie wurden in Sichem nicht mehr geduldet. Und am anderen Morgen gehen die Leute von Sichem aufs Feld hinaus und das meldete man Abimelech wieder. Und er nahm seine Leute und teilte sie in drei Abteilungen und legte auf dem Feld einen Hinterhalt. Und als er sah, wie die Leute aus der Stadt herauskamen, überfiel er sie und erschlug sie. Und Abimelech stürmte mit der Abteilung, die bei ihm war, vor und bezog am Eingang des Stadttors von Sichem Stellung, während die beiden anderen Abteilungen auf dem Feld alle erschlugen, die dort waren. Und Abimelech kämpfte den ganzen Tag gegen die Stadt Sichem und eroberte sie und tötete ihre Einwohner. Und dann zerstörte er die Stadt und streute Salz darauf. Damit hat man die Erde unfruchtbar gemacht. Steht genau in meinen Fußnoten. Ja. Die Schutzbesatzung der Burg von Sichem hört davon und zieht sich in das Gewölbe des Tempels zurück, des Tempels des Bundesgottes zurück, wer auch immer das ist. Ja, ist ein Baal auf jeden Fall. Und Abimelech wird gemeldet, dass sich die Wachleute von Sichem in die Burg von Sichem zurückgezogen haben und da steigt er mit seinen Leuten den Berg Salmon hinauf und nimmt eine Axt und schneidet einen Busch ab und hebt ihn auf und legt ihn auf seine Schulter und sagt zu den Seinen: Mach das auch so. Und dann bringen sie ganz viele Büsche zusammen und legen die Zweige auf das Gewölbe und zünden sie an und steckten so das Gewölbe über der Besatzung in Brand. Ja, so. Über der Besatzung. Ja. Die waren unterirdisch und es wurde dann und es wurde dann so heiß. Es brach dann zusammen. Es bricht das Dach dann zusammen. Es bricht das Dach unter über ihnen zusammen. Ja. Und da bist du jetzt wieder, Sabine, bei Jotams Fabel. Ja. Der Dornbusch, der alle anzünden will. Ja. Also dieses Feuermotiv. Ja, das Feuermotiv. Das ist anmoderiert bei diesem Dornbusch. Die Zedern des Libanon. Ja. Vom Dornenstrauch wird Feuer ausgehen und die Zedern des Libanon fressen. Genau. Also das. Sie legten Zweige auf das Gewölbe und zündeten sie an und steckten das Gewölbe über der Besatzung in Brand. So kam die ganze Besatzung der Burg von Sichem um, etwa 1000 Männer und Frauen. Und dann hast du jetzt das Motiv des Verrats, du hast das Motiv der wechselnden Solidaritäten. Mhm. Du hast auf jeden Fall das Motiv der dauernden Unordnung. Keines und keiner ist an seinem Platz. Und keiner ist verlässlich. Und keiner ist verlässlich. Und beim Gaal wird noch nicht mal gesagt, wo der hingeflogen ist. Ja, und was ist. Aus dem wird. Aus dem, das ist dem Autor, der sonst immer alles genau weiß, vollkommen egal, wohin der abgeht. Das heißt, es gibt auch kein Grab, es gibt auch kein was auch immer. Und diese Unordnung, die wird jetzt beim Abimelech richtig auf die Spitze getrieben. Mhm. Nachdem er sich also hier fertig gemacht hat, zieht er weiter nach Thebes und belagert die Stadt und nimmt sie ein. Und mitten in der Stadt ist eine große Burg. Und dorthin ziehen sich alle Bewohner, Männer und Frauen von Thebes zurück und schließen hinter sich zu und steigen auf das Dach der Burg. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilends seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn erschlagen. Da durchstach ihn sein Waffenträger und er starb. Wir werden später dann mal sehen, dass es eine ähnliche assistierte Suizidszene gibt beim König Saul. Mhm. Also insofern werden da so Parallelgeschichten auch aufgemacht. Das wird wahrscheinlich auch häufiger passiert sein. Ich finde es eher interessant, dass jemand, der einen zerschmetterten Schädel hat, dessen letzter Gedanke ist, um Gottes Willen, eine Frau hat es auf mich geworfen. Ja. Ich muss jetzt noch schnell für einen ruhmreichen Abgang sorgen, hätte er keine anderen Probleme. Ja, aber es geht tatsächlich auch darum, dass die Bibel erzählen will, auf jeden Fall, eine Frau hat den erledigt. Mhm. Also diesen leider keinen Namen, ja. Wir wissen, auch, ja, aber von wir Gal, wissen, mit was für einem, wir was? Wissen, mit was für einem Gerät. Du musst dir vorstellen, Mühlstein. Das Mehl wurde hergestellt auf einem flachen Stein. Und dann gab es so ein zylinderförmiges Teil und damit rollte man über die Weizenkörner drüber. Und da quetschte man das. Und da quetschte man sozusagen das Mehl. Ja. Und dieses zylinderförmige Teil, das hat sie ihm an den Kopf geworfen. Also das war jetzt kein Mühlstein im Sinne von, wie wir es kennen, da brauchen wir jetzt 10 Mann, um den hochzuheben, sondern das war so ein handliches, scheußliches Stück Stein. Ja. Und aber das hat er an die Birne gekriegt. Ja, genau. Ja, und dann hat er sich gedacht, ich muss hier noch irgendwie jetzt ruhmreich. Und dann musste er, also unglaublich. Na gut. Also ruhmreich ist an dieser Figur auf jeden Fall gar nichts. Nix, nee. Und er hat auch einen schlimmen Tod. Ja. Und die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war. Da ging jeder in seine Heimat zurück. So ließ Gott das Verbrechen, das er an seinem Vater begangen hatte, als er seine 70 Brüder umbrachte, auf ihn selbst zurückfallen. Und auf die Einwohner von Sichem ließ Gott alles Böse, das sie getan hatten, zurückfallen. So kam über sie der Fluch Jotams, der Sohn des Jerubal. Sagt, erkennst du jetzt wieder unsere moralisierende Quelle? Am Schluss noch die so am eine Schluss alte noch, Tante, noch irgendwas die noch was zum Besten die noch irgendwie versucht zu erklären. Das war, kommt von das. Ja, genau. Mhm. Aber das ist tatsächlich nachvollziehbar, dass das nachträglich nochmal an diese Siebenbürg, wie heißt und jetzt nochmal ganz langsam für alle. Ne? Genau, und diese ganzen, wie heißen diese Schildbürgerstreiche und diese Eulenspiegeleien und dann auch Mördertaten und Räuberbanden, die kriegen am Schluss dann noch irgendeine Moral der Geschichte, die aber in den Geschichten selber nicht zu finden ist. Die wollen die Unordnung schildern. Ja. Wir überspringen zwei Richter, die auch nur hier kurz erwähnt werden. Der eine war 23 Jahre Richter. Und der andere auch ein paar Jahre, die heißen Tola und Jair, wegen spielen der aber Jahre keine Rolle. Sind die da. Ah ja, die müssen die wir müssen Jahre ja die 480 Jahre müssen wir ja kommen. Okay. Dann geht es weiter. Israel tat wieder etwas, was dem Herrn missfiel. Es diente den Baalen und Astarten, den Göttern Arams und den Göttern Sidons und Moabs und so weiter. Und jedenfalls entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er lieferte seinen Mann, also sein Volk aus der Gewalt der Philister und Ammoniter. Und die quälten und unterdrückten die Israeliten 18 Jahre lang. Alle Israeliten jenseits des Jordan im Land der Amoriter, nämlich in Gilead. Dann kamen die Ammoniter auch noch über den Jordan, um auch gegen Juda, also gegen die Stämme Juda, Benjamin und das Haus Ephraim Krieg zu führen. Und Israel geriet in große Bedrängnis und die Israeliten schrien zum Herrn, wir haben gegen dich gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Und der Herr erwiderte, ja, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, das sagt er das wieder, was er getan hat, das kennen wir ja schon, aber er hat jetzt keine Lust mehr. Darum werde ich euch nicht mehr retten, sagt er, geht doch und schreit zu euren eigenen Göttern, die ihr euch erwählt habt, sollen die euch doch retten aus der Zeit der Not. Der ist unwillig jetzt, der Jahwe ist jetzt richtig unwillig. Ja. Aber ich muss jetzt noch einen ganz kurzen Rückblick machen auf den Abimelech, denn der Abimelech kommt in den Richterlisten nicht vor. Ah ja. Der wird verschwiegen. Wie die Deborah. Wie die Deborah auch. Die Deborah, weil Frau und vermute ich mal Abimelech, weil Schande und Psychopath. Mhm. Aber um das Programmatische nochmal an dieser Abimelech-Figur zu zeigen, Abimelech heißt übersetzt der Vater des Königtums. Ah ja. Das ist der Vater. Der allererste König, habe ich doch gesagt. Ja, genau. Der allererste König, schau ihn dir nur an. Mhm. Also der Witzig. Gideon ist der einzige Richter, der sowas wie einen seligen Tod stirbt, der nämlich an Alter stirbt. Alle anderen, jetzt geht das Scheitern immer weiter. Mhm. Und der Gideon ist sozusagen der letzte, auch wenn auch belächelte, Held in Anführungsstrichen des Richterbuches. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo mehrere Städte vernichtet sind. Mhm. Wir sind jetzt ungefähr, zählt man durch, bei 120.000 Toten, wenn man das alles nimmt. Das heißt also, in der Theologie heißt es, der Text, der ist antimessianisch, also die Hoffnung auf einen Messias, der kommt. Er stirbt. Und uns alle rettet und so. Da sagen die Texte, ihr müsst nicht auf irgendeinen warten, der euch rettet. Mhm. Wenn ihr das Gesetz haltet, wenn ihr die Tora haltet und wenn ihr euch an das Gesetz hält, dann braucht ihr auch gar keinen König. Mhm. Also wie gesagt, das ist die Botschaft. Ja. Aber du hast dich geirrt, weil Jiftach, der jetzt kommt, der stirbt auch eines normalen Todes und wird begraben. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeblättert. Habe ich mich geirrt? Du hast dich geirrt, aber es macht nichts. Ja. Im Großen und Ganzen hast du recht, aber die Ausnahme bestätigt da bekanntlich die Regel. Ja. Denn Gott lässt sich natürlich jetzt doch wieder breitschlagen von den schreienden Israeliten, weil sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Und dann heißt es hier so nett, da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen. Also Gott tat es selber so weh, er musste jetzt wieder eingreifen. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und schlugen ihr Lager in Gilead auf. Auch die Israeliten versammelten sich und bezogen ihr Lager in Mispa. Also man zieht wieder gegeneinander in den Krieg. Und da sagten die Leute, also die führenden Männer von Gilead zueinander, wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter aufnimmt? Das fällt ihnen aber früh ein. Also die haben sich schon aufgestellt, haben aber noch keinen Anführer. Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Und da fällt ihnen Jiftach ein. Jiftach ist ein Gileaditer, ein tapferer Held, der Sohn einer Dirne. Und Gilead war sein Vater. Also Gilead war sein Vater, Gilead gibt es gar nicht. Hier steht in meiner Fußnote steht, Jiftach scheint nicht gerade zum charismatischen Führer geboren. Er ist der Sohn einer Dirne, sein Vater ist unbekannt. Denn Jiftach trägt den Namen einer Landschaft. Genau. Er hat kein Erbrecht und seine Halbbrüder verjagen ihn. Und so passiert's auch. Also das ist jetzt der Sohn nicht nur einer Nebenfrau, sondern einer Prostituierten. Ja, der Kurtisane, sagen wir mal ein bisschen. Eine Dirne ist eine Kurtisane. Nicht eine Prostituierte, sondern einer, sagen wir mal, Geliebten immer wieder zur Zeit, aber ohne Rechte. Ja. Die hat ein bisschen mehr Rechte als eine Prostituierte, aber hat keine Legitimation. Ja, er hat es noch nicht zur Nebenfrau gebracht. Ja, genau. Mhm. Und als nun die Söhne der Ehefrau herangewachsen waren, jagten sie Jiftach fort und sagten zu ihm, du sollst im Haus unseres Vaters nichts erben, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Und der Jiftach floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Lande Tob nieder. Und Männer, die nichts zu verlieren hatten, scharten sich um ihn und zogen mit ihm zu Streifzügen aus. Also es wurde auch ein Räuberhauptmann. Ne? Ja. Nach einiger Zeit begannen die Ammoniter den Krieg mit Israel. Und als nun die Ammoniter mit Israel den Krieg begonnen hatten, machten sich die Ältesten Gileads auf den Weg, um Jiftach aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sagten zu ihm, komm, sei unser Anführer, dann können wir gegen die Ammoniter kämpfen. Jetzt brauchen sie ihn plötzlich. Ne? Mhm. Jetzt brauchen sie einen, der sich mit dem Kämpfen auskennt. Jetzt fällt ihnen der Jiftach wieder ein. Also die Übersetzung von dem, was Gott da macht, ja, also da, die ist genau, da wurde ihm ungemütlich. Da wurde ihnen ungemütlich. Es wurde ihm, Gott, ungemütlich wegen der Mühsal der Israeliten. Ach so, das ist und ja süß. Da heißt es süß auch und da heißt es dann auch über, wie die dann von den Ammonitern und von den später dann noch von den Philistern unterdrückt werden. Da heißt es, wenn du es genau übersetzt, also in der Lautsprache, sie zerschmetterten und sie zerdepperten die Israeliten. Also das ist die Situation, in der jetzt Jiftach geholt wird. Und Jiftach fragt dann, meint ihr das wirklich ernst? Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor meinen Augen preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten Gileads versprechen dem Jiftach, der Herr soll unser Zeuge sein, so wie du es eben gesagt hast, so werden wir es machen. Und jetzt zieht der Jiftach gegen die Ammoniter, aber vorher schickt er noch Boten zum König der Ammoniter. Genau. Und fängt mit ihm eine Diskussion an. Hast du diese Diskussion verstanden? Ja. Ich weiß dir mal genau. Kurz erzählen. Ja. Ja, es geht darum, warum die Ammoniter eigentlich das Land beanspruchen. Ja. Und da kommt er dann und sagt, sag mal, also wenn ihr jetzt das Land zurückhaben also, wollt, wir sind man jetzt, muss vielleicht vorausschicken, dass die Ammoniter ihm vorwerfen, er wolle ihnen das Land entreißen. Und er wirft aber den Ammonitern vor, die Ammoniter wollten ihm das Land ja, entreißen. Ja, er sagt, die Ammoniter sagen, wir sind, ist unser altes Land. Genau. Ein bisschen ist es so wie bei den Palästinensern jetzt auch. Unter altes Land, ja, genau. Die Ammoniter sagen, das ist unser Land, mhm, und Jiftach sagt, nein, wir waren ja vorher da. Wir waren nur zwischenzeitlich in Ägypten und sind dann wieder heraufgezogen und Gott hat es uns versprochen. Ja, er sagt aber auch gleichzeitig, erstens, warum lässt du nicht die Götter streiten? Ja. Also lass uns doch die Götter streiten, weil Gott hat uns dieses Land gegeben. Also wir sind wieder bei der Geschichte vorher, warum sollen wir uns streiten, wenn doch eigentlich unsere Götter, auch das ist natürlich ein Witz, wenn er der Überzeugung ist, dass sein Gott der einzig reelle ist. Und dann das zweite Argument ist, warum eigentlich nicht damals, als wir euch das Land abgenommen haben? Weil das ist in der Rechnung, die wir sozusagen bei den Chronisten im Richterbuch vor Augen haben, ungefähr 324 Jahre her. Ja. Also das Argument ist, warum kommt ihr denn jetzt daher? Ja. Also dieses ist die Debatte, die der Jiftach jetzt anstrebt mit denen. Und er erzählt auch noch die ganze Geschichte, deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen übersprungen, weil er erzählt jetzt endlos wieder, wie Mose versucht hat, in das Land Kanaan zu geraten. Und wie sie umgedreht und wie sie angefragt haben und umgegangen sind und so, diese ganze Geschichte. Aber das ist wieder ein Hinweis darauf, Jiftach kennt die Geschichte. Ah, das ist die Geschichte, weil diese alte Mose-Geschichte, wie die versucht haben, durch die Länder durchzuziehen alle und dann nicht rein durften und so. Alle haben es vergessen. Ah, ja. Jiftach weiß aber kleiner Jiftach kann sich erinnern. Mhm. Genau. Und Jiftach sagt dann zum König der Amoriter, der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor den Augen seines Volkes Israel vertrieben und du willst es nun aus seinem Besitz vertreiben? Ist es nicht so, wen Chemosh, dein Gott, vertreibt, dessen Besitz nimmst du? Und wen immer der Herr, unser Gott, vor unseren Augen vertreibt, dessen Besitz nehmen wir. Also lass doch die Götter streiten. Genau. Ja? Ja. Aber der Ammoniterkönig lässt sich auf diese ganze Diskussion nicht ein und dann beginnt der Krieg. Genau. Und der Geist des Herrn kam über Jiftach. Und Jiftach zog durch Gilead und Manasse nach Mispa in Gilead und von Mispa in Gilead zog er gegen die Ammoniter aus. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an. Und Jiftach gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will's als Brandopfer darbringen. So zog Jiftach gegen die Ammoniter in den Kampf, und der Herr gab sie in seine Hand. Ja, Jiftach und Jiftach ist natürlich derselbe. Ich habe diese Szene schon 100.000 Mal gelesen. Also nicht in der Bibel, da höre ich sie zum ersten Mal, aber ich habe sie in Märchenbüchern gelesen. Ich kenne diese Szene, dass ein Mensch in der Not seinem Retter verspricht, das, was ihm als allererstes aus der Haustür entgegenkommt, wenn er heimkehrt. Und das wollte ich dir jetzt mal zeigen. Ich habe mal da ein bisschen geblättert in den Märchenbüchern. Da gibt es zum Beispiel das Märchen der Gebrüder Grimm, das singende und springende Löwenäckerchen heißt das. Und ein Löwenäckerchen ist eine Lerche. Und ein Vater hat drei Töchter und geht auf Reisen und fragt die drei Töchter, was sie sich wünschen. Und die erste wünscht sich Perlen und die zweite auch irgendwas. Und die dritte wünscht sich ein singendes und springendes Löwenäckerchen. Und der Vater verspricht es ihr, findet aber keinen Löwen, also keine Lerche. Aber am Schluss, als er schon auf dem Heimweg ist, sieht er ein Löwenäckerchen auf einem Baum. Und da geht er hinauf und fängt das Tierchen und da kommt ein Löwe, der unter dem Baum wohnt und schüttelt sich und bedrängt ihn und sagt, das ist mein Löwenäckerchen und ich fresse dich. Und da sagt der Mann, ich habe nicht gewusst, dass der Vogel dir gehört. Ich will mein Unrecht wieder gut machen und mich mit schwerem Gelde loskaufen. Aber der Löwe sagt, nichts kann dich retten als das, was du mir versprichst, was dir daheim zuerst begegnet. Willst du das aber tun, schenke ich dir das Leben und den Vogel für deine Tochter obendrein. Und dann verspricht der Mann in seiner Not ihm, dem Löwen, das, was ihm als allererstes zu Hause entgegenkommt. Und als er daheim anlangt, da war das Erste, was ihm begegnete, niemand anderes als seine geliebte jüngste Tochter. Sie kam gelaufen und küsste und herzte ihn. Und als sie sah, dass er auch noch das singende und springende Löwenäckerchen mitgebracht hatte, war sie außer sich vor Freude. Der Vater aber konnte sich nicht freuen, sondern fing an zu weinen und erzählte ihr alles und bat sie, nicht hinauszugehen. möchte auch kommen, was da wollte. Sie aber tröstete ihn und versprach, lieber Vater, was ihr versprochen habt, das muss auch gehalten werden. Ich will hingehen und will den Löwen besänftigen. Das ist eins der Märchen. Es gibt altes, aber noch ganz viele. Ganz altes Motiv ist ja Iphigenie auf Tauris. Das ist ja die Geschichte von der Tochter, die geopfert wird. Aber ist sie vorher versprochen worden? Die ist versprochen worden. Ach ja, auch in höchster Todesnot. Höchster Todesnot und Iphigenie aus Tauris wird geopfert. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Autoren dieser Geschichten diese Geschichten kannten. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt Redaktionsebenen, die bestimmt ins dritte Jahrhundert vor Christus hineinreichen. Ja. Und es gibt Erzählformationen, die hellenistisch geprägt sind. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte bekannt ist. Also Iphigenie von Tauris ist älter. Ist 5. Jahrhundert wahrscheinlich auf 450 oder was aufgeschrieben vom Euripides. Ja. Und die ist jetzt… Und das ist dann in die Bibel gewandert. Das ist dann vermutlich in die Bibel gewandert, aber mit einer ganz eigenen Interpretation. Erstens, Jiftach oder Jephtha. Ja. Kein Mensch erwartet von dem dieses Gelübde. Ja. Kein Mensch. Ja. Es ist einfach trottelig. Es ist total blöd. Mhm. Ja? Diese griechischen Götter, die sagen, ich will das, ja? Ja. Also der Löwe will das auch. Ja. Von dem will aber kein Mensch was. Ja. Und kein Gott auch. Ja. Erstens. Zweitens ist auch im Buch Levitikus, am Ende des Buches Levitikus, haben wir auch übergangen, weil es eines dieser Gesetze war, steht da, wie man eigentlich ein Opfer auslöst. Mhm. Also hätte Jephtha die Tora gekannt, und zwar in allen ihren Varianten, müsste er dieses Opfer gar nicht bringen. Mhm. Weil er dann halt ein Tieropfer stattdessen wie bei Abraham gebracht hätte. Ja, aber da haben wir es ja auch gelernt, dass Menschenopfer, Jahwe kein Menschenopfer. Keine Menschenopfer will, genau. Im Gegenteil. Ganz blöde Geschichte, weil Jahwe will eben keine Menschenopfer. Das heißt, es ist dieser Jephtha, erweist sich als Tor. Erstens, weil er ein Gelübde geht, das keiner von ihm will. Und zweitens, weil er dann noch dazu, stell dir vor, es wäre dir ein Hund entgegengekommen, ist kein Tier, das man irgendwie opfern könnte. Mhm. Also es könnte dir ja was auch entgegenkommen, was man gar nicht opfern kann. Ja, was ihm entgegenkommt, werden wir ja gleich hören. Das werden wir jetzt hören. Und dann werde ich dir noch sagen, womit er eigentlich hätte rechnen müssen. Er schlägt da im ganzen Gebiet zwischen Aroer und Minit bis hin nach Abel Keramim vernichtend die Feinde und nimmt 20 Städte ein. Und so wurden die Ammoniter vor den Augen der Israeliten gedemütigt. Und jetzt kehrt Jephthah zurück nach Mizpah zu seinem Haus und entgegen kommt ihm seine Tochter. Und sie tanzt zur Pauke. Sie war sein einziges Kind. Er hatte weder einen Sohn noch eine weitere Tochter. Und als er sie sah, zerriss er sich die Kleider und sagt, weh, meine Tochter, du machst mich niedergeschlagen. Du stürzt mich ins Unglück. Ich habe dem Herrn mit eigenem Mund etwas versprochen und kann jetzt nicht mehr zurück. Und sie reagiert so ähnlich wie mein Mädchen hier aus den Gebrüdern Grimm. Mein Vater, wenn du dem Herrn mit eigenem Munde etwas versprochen hast, dann tu mit mir, was du versprochen hast, nachdem dir der Herr Rache an deinen Feinden verschafft hat. Und sie sagt zu ihrem Vater, nur das eine mögest du mir gewähren. Lass mir noch 2 Monate Zeit, damit ich in die Berge gehe und zusammen mit meinen Freundinnen meine Jugend beweine. Und er sagt, geh nur. Und dann geht sie für 2 Monate mit ihren Freundinnen in die Berge und beweint die Tatsache, dass sie als Jungfrau sterben wird. So habe ich das hier aus meiner Fußnote entnommen. Ja, dass sie halt also, wenn man es jetzt biblisch spricht, aus der Gottesebenbildlichkeit, die da heißt, du bist dem Mann zugeordnet und ihr sollt Kinder bekommen, dass sie aus dieser Bestimmung ausgenommen wird. Ist, Aber aus einer jachwistischen Sicht, aus der jüdischen Sicht, ein vollkommen idiotischer Vorgang. Ja, ein idiotischer Vorgang, denn er opfert sie dann nach den 2 Monaten. So ist es. Da kehrt sie zu ihrem Vater zurück und, heißt es hier ganz verschämt, er tat mit ihr, was er gelobt hatte. Mhm. Sie aber hatte noch mit keinem Manne Verkehr gehabt. Ja. So wurde es Brauch in Israel, dass Jahr für Jahr die Töchter Israels in die Berge gehen und die Töchter des Gileaditas Jephthah beklagen. So eine Art Frauengruppenkult. Ja, ist ja, da. Ist ein totaler. Ja. Aber ja. Weißt du, was mich auch wundert? Mhm. Jahwe sagt auch nichts. Sagt gar nichts dazu. Der lässt ja keinen Blitz herunterkommen oder stellt sich hin und schickt einen Engel, der sagt halt ein. Ja, aber sondern er lässt das geschehen und das arme Mädchen wird hier geopfert. Aber die Geschichte setzt sich ironisch dann auch mit dieser griechischen Welt auseinander. Mhm. Also eigentlich der Hörer müsste dann, also der Hörer, der die Tora ja wieder hat, dann nach dem babylonischen Exil wird ja die Tora dann wieder groß gemacht und der Tempel gebaut. Und der Hörer, der die Tora dann kennt, der sagt, was für ein Quatsch und was machen die Griechen da mit ihren Göttern für einen Quatsch. Ja? Mhm. Also dieser Hörer, der hört die Geschichte, der Depp. Mhm. Ja? Und was macht denn der? Vollkommen unsinnig. Mhm. Ja? Mhm. Es kommt dann auch wieder zu einer komischen Auseinandersetzung zwischen Gilead, dem Volk Gilead und dem Volk Ephraim, also diesen Bruderkrieg setzt jetzt wieder ein, wieder gibt ein Scharmützel zwischen Stämmen Israels und dann gibt es eine ganz komische Stelle, die habe ich nicht verstanden, Johanna. Dann kommen die Ephraimiter über den Fluss und müssen ein Wort aussprechen. Ja, genau. Damit man also, sie daran erkennt, also wie bei den Sachsen oder ja, bei den Schwaben. Ja, genau so ist es, ja, weil die einen sagen Tipolet und die anderen sagen Sibolet. Ah, ja. Also und du erkennst dann sozusagen den Ephraimiten also an der Art, wie er was ausspricht. Wir müssen es, glaube ich, jetzt erklären, worum es geht. Also es geht darum, dass zwei Stämme miteinander im Krieg liegen, um die Frage, warum sie nicht gemeinsam in den Krieg gegen den Feind gezogen sind und die Beute gemeinsam. Ja. Und auch um die Furt natürlich. Wir sind ja wieder an der Jordanfurt. Ja, wir sind wieder an einer Jordanfurt. Und um die feindliche, also man sieht ja da gleich aus, man ist nicht zu erkennen als Ephraimiter oder Gileaditer. Und deswegen müssen die Leute, die über die Furt gehen, müssen ein Wort aussprechen. Genau. Und das heißt Schibolet. Und sie fordern jeden, der über die Furt will, auf, das Wort Schibolet auszusprechen. Mhm. Und wenn derjenige, der darüber wollte, dann nicht Schibolet sagte, sondern Sibolet, dann haben sie gemerkt, er kann es nicht richtig aussprechen und ergriffen ihn und machten ihn dort noch an den Furten des Jordan nieder. Mhm. So fielen damals 42.000 Mann aus Ephraim, weil sie das Wort Schibolet nicht aussprechen konnten. Weil sie identifiziert worden sind als Sachsen oder als Schwaben oder als, oder als Berliner. Als Berliner. Berliner. Genau. Oder genau. Als Bayern, ganz schön für auch, uns. Ja, das stimmt. Ja. Also darum geht's. Ja, aber es ist auch wieder so eine komische Geschichte. Aber du hast ne? schon wieder, bist jetzt bei etwa 150.000 Toten und 42.000 wegen lauter Unfug. Wegen lauter Unfug. Ja. Mhm. Und jetzt überspringen wir wieder drei Richter, nämlich Ibsan, Elon und Abdon. Ah nee, am Schluss heißt noch einer Piraton, es sind also vier. Wie stirbt jetzt Jephthah? Jephthah war 6 Jahre lang Richter in Israel, dann starb er, der Gileaditer, und wurde in seiner Stadt in Gilead begraben. Steht hier. Also ganz normal. Ja, okay. Die Geschichte ist auf jeden Fall wieder Macht ohne Recht korrumpiert, ist nichts an seinem Platz. Ja, und dann kommen 4 Richter, die wir jetzt überspringen, weil sie auch nichts zu sagen haben, sondern nur Lückenbüßer sind. Und nächstes Mal kommen wir zu einer ganz wunderbaren und sehr, sehr berühmten und von Raphael und Rembrandt gemalten Figur, nämlich zu Simson. Lass mich doch noch ein gutes Wort sagen. Natürlich, das gute sagen, Wort muss sein. Weil wir haben ja gehört, dass die Propheten wiederum die Geschichten der Tora, der Richter und der Könige kommentieren. Und der wichtigste Kommentator dieser Geschichten ist der Nordreich-Prophet Hosea. Und in Hosea 5, da heißt es: Hört dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Denn euch ist das Recht anvertraut. Ihr aber seid eine Schlinge für Mizpah geworden, und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor, und eine tiefe Grube zu Schittim. Aber ich will sie allesamt züchtigen. Ich kenne Ephraim gut, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Du hast gehurt, Ephraim. Und Israel hat sich verunreinigt. Ihre Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott. Denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn kennen sie nicht. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, es ist der Kommentar zu dem Zustand, in dem dieses Volk ist. Und das hat Hosea, der Nordreich-Prophet, genauso beschrieben. Ephraim, du hast die Städte wieder, auf denen wir waren, und du kennst den Herrn nicht. Und deshalb ist der völlige Zerfall der Macht mit jedem Richter weiter zu beschreiben. Und ein schweigender Gott, der Menschenopfer nicht weiter kommentiert. Dann wollen wir jetzt aufhören und ich habe ja schon gesagt, wen wir in 14 Tagen Samson, treffen. Samson, Simson oder wie auch immer er heißt. Jedenfalls ein großer Held, der wieder eine Menge Spaß mit sich bringt. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.